Herzen das Filmkraut. Wenn du mal wieder über den Tellerrand schaust, hilft dir dabei ach so, Bäckerfest. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Elias. Ich bin heute wieder unterwegs im Auftrag der guten Laune für das Magazin Bäckerfaust. Ein Schnupperkurs voller Musik, ein Blumenstrauß voller Erfahrung und bunter Melodien wartet auf Sie. Ich bin wieder einmal unterwegs mit der bezaubernden, heute aber leicht verkaderten Marie. Hallo. Marie fährt auch im Moment wieder eifrig, wie man vielleicht im Hintergrund hören kann, bei strammem Regen das Auto Richtung Pfarrer zur Sportkampfschule Berg, wo wir heute am Selbstverteidigungstraining teilnehmen, um uns in diversen brenzlichen Situationen im Alltag irgendwie bestimmen zu können und retten zu können vor dem, was uns gefährden möchte. Ich bin gespannt. Unser erstes Lied, mit dem ich Sie begrüßen möchte, hat nicht den Namen als Thema. Es heißt Sayonara von Chakamak. Viel Spaß! Und schon sind wir wieder da. Nach Chakamak mit Sayonara, eine vierköpfige Band aus Berlin, die sich dem Garagenrock zugeschrieben haben. Leider bisher wenig Chancen, sie außerhalb von Berlins live zu sehen. Ich hoffe, dieser Tag wird noch kommen. Aber nun zu uns. Wir sind unterwegs nach Pfarrer. Wenn ich sage wir, meine ich meine bezaubernde Begleitung Marie und ich im Namen Ede Petete oder auch Elias zum Selbstverteidigungskurs in die Sportschule Berg nach Pfarrer. Ich habe dir vorhin leider schon am Telefon die wichtigsten Details verraten. Ich habe auf den Bildern gesehen, dass wir heute wahrscheinlich barfuß antreten müssen. Ich habe mir heute tatsächlich extra dafür, weil ich nicht so wunderschöne Füße habe, die etwas nach meinem besten Wissen und Gehwissen geschnitten und gestylt und habe gehofft, dass die Information zu spät an dich rankommt, dass wir barfuß dort aufmarschieren, da meine Füße dann am Ende nicht ganz so schlimm dastehen, wenn deine dreckig sind und stinken. Tatsächlich ist es auch leider so, da ich leider die Information 2 Minuten vor Abfahrt erhalten habe. Dann ist mein Plan voll und ganz aufgegangen. Ich habe wirklich mir viel Mühe gegeben, habe den Hornhautraspel geschwungen und die kleinen Härchen von den großen Zehen entfernt. Ich könnte Calvin Klein Model für Strümpfe werden, aktuell. Ich bin gespannt, was uns dort heute erwartet. Ich habe gehört, es sind eventuell noch 2 andere Herrschaften mit uns im Kurs. Ich bin gespannt. Ich habe mich nochmal auf der Internetseite informiert, wo diverse Dinge standen von man lernt heute, wie man Angst abbaut, wie man sich in brenzlichen Situationen befreit, wie man überhaupt die Angst überwindet, einzugreifen im Alltag, sich selbst zu schützen. Ich bin gespannt. Was erwartest du dir vom heutigen Tag? Ich lasse mich völlig überraschen und hoffe, dass ich jemanden die Augen eindrücken darf. Da habe ich übrigens gelesen, das ist der Boss-Move. Dass, wenn nichts mehr geht, drückt man einfach die Augen ein. Aber ich weiß nicht, ob wir das heute. Vielleicht dürfen die ja gegenseitig uns. Das wäre ein Traum. So wie früher. Ja. Beim Wrestling im Kinderzimmer. Das sind aber andere Geschichten. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich bin auch gespannt, wie. Oh, der fährt raus. Aber wir können anhalten. Marie-Louise hat trotz Kater das Auto fest im Griff. Promillezahlen mittlerweile abgebaut. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass du noch so einen leichten Restalkohol in dir trägst, um so richtig skrupellos und aggressiv zu sein. Wie die Leute nachts um 2 vor dem Kirmeszelt. Es fallen jegliche Hemmungen und du schlägst mit voller Faust zu. Das ist vollkommen möglich und genau meine Art. Aber worauf ich mich dann freue, ist, wenn der Kampftrainer dich dann zur Strecke bringt. Ich habe eigentlich gehofft, dass er dich über die Schulter wirft. Ja, aber du bist ja der betrunkene Aggressive. Der Standard, den man auf jedem Bahnhof, an jedem Bahnhof deutschlandweit antrifft. Ich bin wirklich gespannt, was da heute auf uns zukommt. Ja, ansonsten kann man sagen, heute ist übrigens Weltfrauentag. Schöne Grüße und herzlichen Glückwunsch auch an dich. Ich bin auch gespannt, wie das Verhältnis beim Selbstverteidigungskurs ist, weil ich rechne schon damit, dass mehr Frauen das Ganze in Anspruch nehmen. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Männer gehen dann eher gleich zum Kampfsport über, um irgendwie sich da verteidigen zu können, indem sie gleich auch ein bisschen Muskeln mit aufbauen und Co. Und Frauen schützen sich, glaube ich, eher so für diesen Moment. Das ist vollkommen möglich und auch nötig. Ja, ich bin gespannt auch, was man da in einer Stunde überhaupt mitnehmen kann für den Alltag. Beziehungsweise vielleicht kriegen wir ja diverse Trainings mit auf den Weg gegeben, um zu Hause weiter üben zu können. Schöne Vorstellung. Also wo ich mich am meisten darüber freuen würde, wäre, wenn wir dann an uns gegenseitig so diverse Trainingscamps ausüben und ich zum Beispiel nachts einfach in deine Wohnung einbreche und dich überrasche. Ja, bitte nicht. Und dann wird am Ende abgerechnet, wer am meisten mitgenommen hat vom Training. Dummerweise glaube ich, dass du körperlich, auch wenn es vielleicht von außen nicht so aussieht, aber mir überlegen bist. Warum? Weil ich glaube, dass du deinen zarten, aber dennoch mit Muskelfaszien durchzogenen Körper besser im Griff hast als ich. Ich habe gedacht, du hast Angst vor den spitzen Knochen. Ja, das kann... Das, okay, ja, auch ein Teil, weil ich die früher schon spüren lernte. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich recht langsam und recht träge, was Reaktion und Motorik angeht. Und gut, aber du bist ja eher so heute der betrunkene Kirmesboxer. Von daher lasse ich mich überraschen, was da heute kommt. Beziehungsweise, ob wir überhaupt gegeneinander antreten dürfen. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man in der ersten Stunde gleich so gefordert wird, oder? Ja, aber ich kann mir auch wenig vorstellen, dass wir jetzt nur 10 Minuten lang oder eine Stunde lang alles erklärt bekommen und das war's dann. Ach so, ja, das stimmt. Also wir lassen uns überraschen, was da auf uns zukommt. Kommen wir erstmal zu einem weiteren Lied, solange wir noch Richtung Pfarrer fahren. Momentan eines der heißgehandelsten Lieder in meiner Playlist. Turbostart mit Tricks der Verlierer, momentan auf 7er Vinyl nochmal als Nachgang zum Album erschienen. Zur Tour, momentan auch auf Tour, Turbostart sehr zu empfehlen. Dieses Jahr im Sommer erst gesehen. Viel Spaß. Ich bin der Micha, das ist mein Vorname, Michael Steininger, der vollständige Name. Ich bin 27 Jahre alt. Vom Beruf bin ich Kampfsport- und Fitnesstrainer. Also wie gesagt, wir sind alle hauptberuflich angestellt in der Kampfsportschule Berg. Die Kampfsportschule Berg hat 7 verschiedene Standorte. Wir sind schwerpunktmäßig eine Kickbox-Schule, die ein breites Angebot an Kursen haben. Ich möchte einen kleinen Abriss machen von dem Training, was wir machen. Ich würde es mal einfach als Informationsstunde bezeichnen, dass man sich so einen kleinen Überblick von dem man machen kann, was wir so treiben. Wir machen Krav-Maga-Training. Grundsätzlich muss ich vorher sagen, das Krav-Maga-Training ist keine feste Kampfsportart. Sondern in Krav-Maga gibt es 3 Gesetzmäßigkeiten. Also man kann zum Beispiel sagen, bin Jujutsu-Meister, ich habe bei der Variante folgende Lösungsmöglichkeit. Und dann wird die geprüft auf Funktionalität, schnelles Umsetzen und dass es für jeden geeignet ist. Und wenn der Krav Maga sagt, das funktioniert so, dann wird diese Technik adaptiert und übernommen. Also man wird Krav Maga nie irgendwo gleich finden, weil jeder so das macht, wo er sagt, okay, diese Techniken sind für mich leicht erlernbar, umsetzbar und für jeden geeignet. Okay? Gefährliches Potenzial nicht zu erkennen. Sachen, auf die ich nicht erkenne, dass sie für mich gefährlich sind, auf die kann ich nicht reagieren. Das ist ganz einfach so. Okay, deine Aufgabe ist es ganz einfach, nur ruhig stehen zu bleiben. Ja, du wirst nicht berührt oder irgendwas, aber du sollst danach mal so in 3-4 Sätzen sagen, wie du dich dabei gefühlt hast, was dir aufgefallen ist. Ja? Okay. Es ist ein Schauspiel, ja? Also es lebt von der schauspielerischen Leistung. Alles, was jetzt fällt, ist nicht persönlich, sondern ist das nur gespielt. Okay? Bereit? An? So. Okay, ich muss mal gucken, ob ich heute Schauspieler laufen will. Okay. Du wirst nicht eingefasst, brauchst nicht reagieren, ne? Du bist nur die Porträt. Okay. Geht los. Ist irgendwas? Was glotzt denn du so? Du Spinner! Hä? Stehst du im Weg oder was? Arsch. Und stopp. Was habe ich gemacht? Nicht persönlich gemeint. Nein, nein, nicht. Das ist das Schöne am Krav Maga Training. Wir können uns alles um die Ohren hauen und gehen danach trotzdem Bier trinken. Also, was habe ich erst gemacht? Du bläst dich auf, du machst dich groß. Super. Also erstmal primär meine Körpersprache angepasst an mein Verhalten. Okay. Was ist dir denn genau aufgefallen? Du hast gesagt, bläst dich auf. Ja. Was ja, du hast diesen persönlichen Bereich halt betreten. Genau. Ganz genau, hundertprozentig. Das habe ich gemacht, indem ich mich dir genähert habe. Richtig. Okay. Ja. Gut. Man nennt das das magische Dreieck. Die Schultern gehen nach hinten und der Kopf geht hoch. Mhm. Was mache ich damit, mit dieser Aussage, wenn du die Körperhaltung so siehst? Stellst dich über mich, beziehungsweise zeigst ja, irgendwie, genau, dass, genau, dass du mehr bist. Hat jemand eine Idee, wo das herkommen könnte? Im Haar? Ja, du bist echt nah dran. Das ist Primatenverhalten. Ja. Alpha, ne? Ich will dir jetzt zeigen, dass ich der Chef bin. Man sagt in Krav Maga, oder da hat man die Vorstellung, dass je gewalttätiger die Auseinandersetzung ist, desto primitiver ist das Verhalten der Menschen. Und das lässt sich ganz einfach, wenn man zum Beispiel sich anschaut, wie Hooligans aufeinander losgehen, Klamotten weg. Ja? Hey, da wird erstmal gebrüllt, da wird das Ding ins Gesicht gezogen. Ja, die wollen erstmal eine riesen Show machen. Und dann kann ich, wenn ich sowas sehe, dann kann ich mir hundertprozentig sicher sein, das knallt auch gleich. Ja? Ganz wichtig. Also Körpersprache. Ne? Dreieck, Kopf hoch. Was habe ich noch gemacht? Die Distanz verringert. Ja? Ich bin in deinen privaten Bereich eingetreten, ohne dass ich die Erlaubnis dazu hatte. Ja? Gut, was habe ich noch gemacht? Also Distanz vor irgendwas war es frei. Ja, du hast einfach provoziert auch. Genau, wie habe ich provoziert? Durch immer wieder direktes Ansprechen. Durch genau, durch Sprache. Ich habe ja dich beleidigt. Sagen wir es, wie es ja ist. Ja, ich habe Arschloch gesagt, was willst du von mir? Ich habe vielleicht auch, kann ich, der nächste drückt ein Bedürfnis aus. Ja, sag Kohle her oder sonst irgendwas. Ja. Ja? Genau. Dann habe ich noch was gemacht. Bist du mal lauter? Ja, diesen Blickkontakt. Richtig, ja. Also wenn mich jemand anstiert, ist das schon das erste Zeichen, wo ich sage, naja, guck mal, er ist noch nicht ganz faul mit dem. Dem stimmt irgendwas nicht. Es muss nicht gut sein, es muss nicht schlecht sein, aber es ist erstmal ein Warnsignal. Ja? Wenn mich jemand so anguckt, ne? Ah, da geht dieser Druck der Stift, ne? Also, ja, ist so. Gut, noch eine Sache habe ich gemacht. Als ich die Distanz verkürzt habe. Also im Prinzip habe ich hier damit angefangen. Ich habe mich rumgedreht. Und hast mich fixiert schon mal. Ja? Und dann habe ich erstmal was gemacht. Fixiert hat es was damit zu tun. Abgescannt. Ob ich ja, ich habe den erstmal gecheckt. Ob bei dem was zu holen ist, ob ich mich gegen den durchsetzen kann. Und wenn ihr merkt, irgendeiner checkt euch ab, dann stimmt schon irgendwas nicht. Okay? Also so typisches Jäger-Beute-Verhalten ist das fast... Genau, richtig. Den suche ich mir aus, ob ich mit dem kann oder... Richtig, natürlich, klar. Die meisten Angriffe passieren echt spontan. Das heißt, die Leute entscheiden das binnen von ein paar Sekunden. Ja, kaum einer macht sich die Mühe, liest eure Gewohnheiten durch, wann ihr wo sein kann und checkt eure Bankverbindung, ob es euch bei euch was zu holen gibt oder... Nein, die meisten Sachen sind wirklich spontan. Das heißt, es reicht manchmal einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und dann bin ich einfach fertig. Ja? Da muss ich aber versuchen, so viel wie möglich Signale aufzunehmen, mir das anzuschauen, ist es gefährlich oder ist es nicht für mich? Grundsätzlich, wenn euer Bauchgefühl zu euch sagt, da stimmt irgendwas nicht, erstmal vorsichtig sein. Immer wenn ich Pillen nahm und hinterher beim Fahrradfahren im Steintor in die Rillen kam, gezogen für die Straßenbahn. Da wo du bist, bin ich nie. Auf was ich hinaus wollte. Graf Mager Schlüssel sagt, Nummer 1, immer vorbereitet sein. Nummer 2, wirklich einen halben Schritt mehr Abstand. Dann erhöht ihr sowas von eure Chancen, dass eure natürlichen Reflexe, weil das ist ja auch was Natürliches von ihm. Das ist ja auch nur Streckreflex. Ja? Erhöht es schon die Chancen, dass es wirklich funktioniert. Ja? Und ich mache diese Übung immer am Anfang, damit es erlebbar ist. Okay? Jetzt gehen wir wieder in die Vorkonfliktphase rein. Ja? Darfst ruhig stehen bleiben. Ja, ich komme auf den Partner zu, ich mache dich an, was willst du von mir? Was ist das Erste, was ich mache? Bingo. Ich nehme die Hände nach vorn. Okay, jetzt rückt er mir auf die Pelle. Was kann ich machen? Ja, ich gehe erstmal einen Schritt nach hinten oder zwei, sofern ich die Möglichkeit dazu habe. Was ich als nächstes versuchen sollte, ist zu deeskalieren und sollte sagen, hey, Hände nach vorne, ne? Hey, lass mich in Ruhe, was willst du von mir? Geh weg. Ich kann auch klipp und klar sagen, hey, pass auf, du hast keine Chance. Ja? Ich will nicht, dass du mir, lass mich in Ruhe oder was auch immer. Was ich sage, spielt erstmal weniger eine Rolle, sondern dass ich richtig handle. Und erst, wenn er mir auf die Pelle rückt und mir zu nah ankommt, dann soll ich ihn versuchen aufzuhalten. Stopp. Jetzt meine Frage, was ist für dich angenehmer, wenn ich meine Hände hier positioniere oder wenn ich meine Hände hier positioniere? Was für mich angenehmer ist? Was für dich angenehmer ist? Na, hier unten selbstverständlich. Natürlich. Weil du nimmst mir klar die Sicht wieder. Jetzt ist meine Frage, nehme ich darauf Rücksicht, was für ihn angenehmer ist? Nee, ich würde gar nicht. Sicht und dann klar, Sicht fällt. Das heißt, die nächste Übung, die wir machen, ist auf die Vorkonfliktphase ausgerichtet. Ja, Partner Nummer 1 muss ein bisschen Schauspieler sein. Ja, die Beleidigungen und so, das können wir lassen, das können wir später noch steigern. Ja, was ich damit aber auch mache, ist emotionale Stabilität bei meinem Gegenüber zu trainieren. Ja, ich erkläre das dann später nochmal mit dem Herzschlag, wie der Herzschlag meine Fähigkeiten beeinflusst. Wir bei dem Krav Maga, was wir unterrichten, versuchen wir immer, unsere Handlung irgendwo wissenschaftlich zu hinterlegen. Dass wir nicht die Übung einfach machen, weil sie funktionieren, sondern herausfinden, warum funktioniert das jetzt und nicht was anderes. Ja? Wir kommen nochmal zur Herzschlaggerade zurück. Ich möchte aber ganz gerne, ohne dass ich weiter aushole, erstmal die eine Übung abschließen zur Vorkonfliktphase. Also der Partner kommt auf mich zu. Das Erste, was ich mache, ist mich vorbereiten. Ja? Wenn ich auf die Pelle rücke, versuche ich zu beschwichtigen. Bei Stopp muss ich definitiv stehen bleiben. Was ich mir dabei merken sollte, ist, dass ich die Hände vor dem Gesicht meines Partners positioniere. Hier schütze ich mich. Da habe ich die Hände oben. Ja? Was mache ich denn noch, wenn ich meine Hände hier hinhalte? Dann nimmst du mir die Sicht. Ich nehme in die Sicht. Ganz genau. Was ist deine natürliche Reaktion davon, wenn dich was im Gesicht stört? Oh, ich muss mich warten, bis ich von einem größeren stärkeren Paar auf die Lichtmaschine gekriegt habe. Wenn der mir auf den Pelz tritt und der toucht mich an, dann kann ich mich wehren. Ob ich mich mit offenen Händen wehre, ob ich als Frau kratze oder was ich mache, spielt erstmal keine Rolle. Weil das ist nur sekundär. Wenn ich primär emotional dazu nicht in der Lage bin, mich zu verteidigen, weil ich mich nicht traue, bringt mir der Angriff an sich nichts. Okay? Das wollen wir damit erreichen. Also emotional Widerstandsfähigkeit wollen wir trainieren, indem wir es einfach gewohnt sind, dass jemand kommt mit Druck aufbaut. Ja, ich will es tun, ne? Da vorne was, ne? Und wenn ich damit umgehen kann, emotional, dann steigt meine Herzschlagrate nicht. Oder nicht zu hoch, dann bleibe ich in dem Bereich von 120 bis 140 Herzschlägen, weil alles, was drüber ist, ist Feinmotorik schon wieder für. Ne? Also das ist tatsächlich eine unangenehme Sache, die ich trainieren und auch irgendwann kontrollieren kann. Ja, fast. Du kannst es kontrollieren, indem du dich immunisierst dagegen. Wir haben das jetzt sehr human noch gemacht. Ich kann auch noch die Stimme einsetzen, ich kann dich anbrüllen, ich kann Stressfaktoren ja, wie Licht, ist ja das Raum und Leute, so. Ne? So gehen diese Schlägereien dann los mit diesen Geschubsen. Genau, und so richtig. Weiter, ja? Ja, richtig. Und das kann ich trainieren. Ja. Das muss ich auch trainieren, weil sonst funktioniert es nicht. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, dann ist ganz schnell der Moment da, Tunnelblick und du frierst ein. Genau, und dann machst du nichts mehr. Richtig. Warum? Weil dein Herzschlag gerade über 180 Puls gestiegen ist und dann setzen zum Beispiel auch die grobmotorischen Fähigkeiten auf. Also jemand mit einem 220er Blutdruck, der kann nicht mehr zuschlagen. Er ist einfach überhaupt nicht in der Lage, weil das Nervensystem überlastet ist. Und durch so ein Training, da betaste ich mich langsam ran an diese Schwelle, um ruhig zu bleiben. Wir machen Atemtechniken dabei. Ja? Nase ein, Mund aus, 4-Sekunden-Regel und solche Sachen. Das ist alles Kraft-Mager-Training. Um im Ernstfall wirklich ruhig bleiben zu können, weil nur wenn ich ruhig bleibe, bin ich handlungsfähig. Wenn ich überfordert bin, schaffe ich es nicht. Das ist genauso, wenn ich einen Ruhepuls von 70 habe. Einen Ruhepuls von 70 kann auch nichts machen. Ne? Da bin ich froh, dass ich nicht einschlafe. Ja? Also ich versuche immer in der Schwelle zwischen 120 und 140 Herzschlägen pro Minute zu bleiben, weil das ist der Bereich, wo ich mich am besten motorisch wehren kann. Rein wissenschaftlich gesehen. Das verschiebt sich, je nach Trainingszustand. Gut trainierte Leute können sich auch mit 160 bis 180 Schlägen noch gut verteidigen. Aber irgendwann kommt die Grenze, wo es einfach nicht mehr möglich ist. Ja? Adrenalin und solche Sachen spielen dann noch eine Rolle, ja? Die mich da nochmal beeinflussen. Aber das kann ich in den nächsten Trainings sagen. Das wird sonst zu viel. Lasst es uns probieren. Ja? Ihr geht wieder mit dem ersten Partner zusammen. Macht euch aus, wer mal den Druck macht. Und wir machen folgende Vorbereitung. Ich würde es ganz gerne einmal zeigen, wie ich meine. Kommst du mal auf mich zu, machst mal Druck, ja? So wie ich es gezeigt habe. Alter, was geht denn? Ja, ey, komm, bleib ruhig. Alter. Lass mich in. Was ist los? Stopp! Okay. Und dann ist Schluss. Dann ist bis hierher und nicht weiter. Ganz schnell rumgedreht, ja? Dann bin ich nämlich der, der für sich. Wenn es funktioniert, es muss nicht sein. Weil es gibt ganz viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Ich kann nicht Luft, Raum, Körpertemperatur, das ist von dem anderen, das spielt ja auch noch Rolle. Wenn ich überhitzt bin, dann arbeite ich auch nicht mehr so. Aber es ist alles, wie gesagt, Käse. Es gibt ganz viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Wenn der besoffen ist, dann kann ich dem erzählen, was ich will. Das heißt, ich muss den Reiz, um ihn aus seinem Vorhaben zu bringen, so hochsetzen, dass er auch bei ihm ankommt. Ja, ich kann nicht, ja, werden Sie mal so freundlich und rücken Sie mal nicht auf die Pelle, Sie riechen auch ein bisschen komisch, ne? Das bringt nichts. Ich muss klar und einfach sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Niemand hat das Recht, euch anzufassen. Wir gehen nach dem Prinzip vor Vermeiden, Abschrecken, Verteidigen. Vermeiden heißt, ich versuche erstmal die Situation zu deeskalieren oder der Sache vorrein aus dem Weg zu gehen, indem ich zum Beispiel die Straßenseite wechsle oder irgendwas anderes mache, ja, wo es erst gar nicht zu der gefährlichen Situation kommt. Das ist mir natürlich nicht immer möglich, das ist klar. Ja? Wenn das Vermeiden nicht mehr möglich ist, dann muss ich versuchen abzuschrecken. Wie kann ich denn abschrecken? Eine Sache haben wir schon gelernt. Über die Sprache. Ich kann ihn anbrüllen. Ne? Stopp, hau ab, lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind immer ganz wichtig, ne? Damit die, die drumherum stehen, mitkriegen, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Wenn ich zu dem du sage und der sagt, ey, stell dich nicht so an, du willst nur zum Zahnarzt, ne? Und machst du ja einen Zinnober auf der Straße, dann denken die, wir haben irgendeine Art von Beziehung. Ne? Also sie ist immer ganz wichtig, eigentlich auch eher wichtiger für die Jugendlichen, ne? Für die Erwachsenen ist schon ein bisschen eindeutiger dann. Aber gerade wenn es darum geht, Männlein, Weiblein, ja, das muss klar sein, dass sie nichts miteinander zu tun haben. In der gefährlichen Situation. Deswegen um mit Sie zu sprechen. Gut. Ja, wie kann ich noch abschrecken? Denkt an das magische Dreieck. Über meine Körperhaltung. Ja. Wenn ich so mache, stopp, ja, dann ist das fast wie eine schriftliche Einladung. Ja. Also ich muss eine Körperhaltung aufrecht haben und muss sagen, Blickkontakt halten, ja, stopp, bis hierher und nicht weiter. Knicke ich ein, geht's los. Hundertprozentig. Richtig. Das heißt, wir wollen jetzt natürlich diesen Pistolenauslöser trainieren. Ja? Ich positioniere meine Hände, der Partner schlägt sie weg. Ja? Ja, wie auch immer, was passiert dadurch? Was öffnet er? Dich. Sein zentrales Nervensystem. Sein zentrales Nervensystem öffnet er. Dann kann ich agieren. Wer ist von euch Rechtshänder? Ich. Super, 90% der Weltbevölkerung sind Rechtshänder. Das heißt, Graf Mager sagt, das sogenannte Headhunter-Prinzip, nach dem wird gearbeitet, dass 72% der Erstangriffe immer auf die linke Kopfhälfte gehen, weil die Leute Rechtshänder sind. Okay? Und genau das richtige Schlagen, damit wird sich viel beschäftigt im Graf Mager oder in der Selbstverteidigung an sich. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal kurz einzeln das richtige Schlagen trainieren mit unserer starken rechten Hand. Ob wir nun später mit dem Handbein schlagen, mit der Faust schlagen, mit den Fingern voran oder im Handrücken oder was auch immer, das spielt erstmal keine Rolle. Wenn ich nicht dazu in der Lage bin zu schlagen, dann bringt mir die Technik nichts. Dazu geht ihr wieder partnerweise zusammen. Diesmal braucht aber nur einer einen Handschuh, also Handschuhe, beide. Und der andere kriegt mal so ein paar Polster und ich zeige euch mal, wie ich das kombinieren kann, den stabilen Stand und den festen rechten Schlag, um mich zu verteidigen. Okay? Dann kommt man nämlich wieder aufs Boxen zurück. Kennst du meine, kennst du noch nicht, wir haben uns ja heute das erste Mal gesehen. Ich habe eine eigene Definition von Boxen und Boxen ist nichts anderes als ein Geschicklichkeitsspiel mit schmerzhaftem Ausgang. Ja? Also es geht eigentlich mehr um die Körperkontrolle, um das saubere, präzise Arbeiten, als darum, jemanden kaputt zu schlagen. Das ist meine Definition davon. Und das findest du halt auch in der Selbstverteidigung wieder. Geschickt zur Arbeit, das ist Boxen. Ja, ich liebe dich auch. Weißt du, wo die laktosefreie Milch ist? Schon gefunden. Ja, du hast jetzt schon mehrfach so im Kurs auch mal erwähnt, dass es jetzt nicht so das Rezept gibt, nee, was man so anwenden kann irgendwo, weil ja jede Situation anders ist. Aber gibt es irgendwas, was du vielleicht noch den Leuten mit auf den Weg geben kannst, wo du sagst, so, das hilft eigentlich, also man hat eine gute Chance, damit rauszukommen. So. Genau, grundsätzlich nicht aufzugeben. Also solange wie ich aktiv bleibe und mich mit Händen und Füßen versuche zu wehren, habe ich immer eine Chance. Ja? Erst wenn ich nichts mehr mache, dann ist die Situation rum. Also das ist das, was ich jedem mitgeben kann. Und niemand ist hilflos. Das gibt's nicht. Ja? Ich kann immer mit meinen Fähigkeiten entsprechend arbeiten. Und wenn jemand wirklich Bedenken hat, also dann muss er einfach so eine Sache ausprobieren. Ja? Es gibt 1000 verschiedene Kampfsportarten, die ich muss mir das raussuchen, womit ich am besten zurechtkomme. Das geht nur, wenn ich die Sachen ausprobiere. Ja? Okay. Das ist das, was ich jedem mitgeben kann. Ja. Unbedingt. Also was mich da auch noch interessiert ist, ihr habt ja jetzt, also wir haben jetzt gerade in unserem Kurs die zwei gehabt, die auch so ein bisschen erzählt haben, dass sie schon mal in so einer Situation waren. Mhm. Und ich habe jetzt auch bei euch auf der Internetseite gelesen, dass dann auch so in die Richtung gearbeitet wird, der Angstbewältigung, des Selbstvertrauens und so. Hast du das dann öfter, dass hier Leute herkommen und sagen, ich habe die und die, den und den, die blöde Situation erlebt und kannst du mir jetzt da raushelfen, beziehungsweise wie gehst du dann voran, um Angst abzubauen, beziehungsweise das Selbstvertrauen zu stärken? Richtig. Also Selbstvertrauen kriege ich durch Handlungskompetenz. Das ist ein wichtiger Grundsatz, den ich vertrete im Training. Das heißt, wenn ich Mittel und Wege habe, Probleme zu lösen, dann werde ich sicherer. Und Sicherheit macht Selbstvertrauen. Das ist natürlich ein Prozess, der geht nicht über 2-3 Wochen, sondern es dauert wirklich monatelang, bis ich damit komme. Und was ich vorhin auch angesprochen habe, ist das, dass ich immer wieder die Chance gebe zu sagen, was beschäftigt dich? Womit möchtest du dich auseinandersetzen? Was ist genau dein Problem? Ob das jetzt gerade in den Kurs und in den Stunden halt passt, das ist vollkommen wurscht. Jeder hat die Chance, ins Training zu kommen und kann sagen, ich möchte wissen, was mache ich, wenn ich im Schwitzkasten lande? Ich habe wirklich Angst davor, im Schwitzkasten zu landen. Ich will jetzt wissen, wie ich da rauskomme. Möglichst schnell, möglichst sicher mit meinen eigenen Mitteln. Da behandeln wir das Thema auch. So gehen wir vor. Und da kann ich Stück für Stück die Ängste abbauen. Man muss aber vorsichtig sein, dass man es nicht übertreibt, dass man nicht die Leute dazu erzieht, draußen paranoid zu werden und jetzt ständig nur nach hinten zu gucken und es könnte doch einer kommen, weil das macht die Leute verrückt. Ja. Im Training sollte immer so abschließen, dass ich eine Situation komplett gelöst habe. Ja, dass ich nichts offen im Raum stehen lasse. Deswegen ist es ganz viel oder ganz sehr wichtig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hast du wirklich von Anfang bis Ende die Übung so verstanden, wie ich sie vermittelt habe? Weißt du, auf was ich hinaus will? Denn erst wenn es angekommen ist, hat es auch den Effekt, den wir haben wollen bei den Leuten. Ja, okay. Das ist ganz wichtig. Ja, genau. Dann vielen Dank. Ja, nicht zu danken. Und jederzeit wieder. Kannst du gerne noch ein letztes Wort an unsere Hörer richten? Ja, also wie gesagt, es kann jeder sich verteidigen. Das ist nur die Frage, wie. Wenn man eigenes Interesse daran hat, können wir uns jederzeit besuchen kommen. Alles klar. So ist es. Okay. Genau. Dann vielen Dank. Ja, nicht zu danken. Ich danke euch. Vielen Dank. Und schön, dass ihr mal vorbeigekommen seid. Wir danken, ja. Liebster, bring mir Blumen mit, bring mir Blumen mit. Wenn du wiederkehrst, hast du mir keine Rosen mitgebracht. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns auf dem Rückweg, haben uns verabschiedet von der Kampfsportschule Berg. Man muss schon sagen, es war schon ganz schön. Micha ist schon ein recht entspannter Typ, deswegen hat es auch ganz gut Spaß gemacht, oder was meinst du? Ja, es war eine sehr, sehr interessante Stunde. Ich durfte zum Glück die ganze Zeit aufnehmen, deswegen durfte ich beobachten. Und ich fand's gut. Ich glaube, dass man aus der einen Stunde schon sehr viel mitnehmen kann, was man so gelernt hat. Ja, das muss ich auch sagen. Ich glaube auch gerade diese Reflexmomente, in denen man mal laut Stopp brüllt oder die Hand schützend nach oben reißt, können manchmal den Gegenüber schon so verwirren. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat bei dem Kurs, ist tatsächlich, dass du die ganze Zeit nur mit dem Mikro daneben standest und nicht mal deine Strümpfe ausgezogen hast. Ich habe ja auch nicht mit trainiert. Ich brauchte ja keinen festen Halt auf dem Boden. Also ich fand, dass meine Füße schon gut ausgesehen haben, aber ich hätte gerne deine noch daneben gehabt. Ich war tatsächlich sehr, sehr froh, dass ich meine Strümpfe nicht ausziehen musste. Ich glaube, das war auch gut für alle Beteiligten in diesem Raum. Aber es war schon sehr angenehm, das muss man sagen. Ja, wie wir jetzt da so hier im romantischen Nieselregen nach Hause rollen, würde ich sagen, ist es nochmal Zeit für ein Lied. Hast du vielleicht nochmal einen Liederwunsch? Nein. Aktuell? Nichts, nichts? Nein, ich muss mich gerade sehr konzentrieren. Wegen dem Nieselregen musst du dich konzentrieren. Es ist stockdunkel und es regnet. Deswegen gibt es ja... Wurde ja Licht am Auto erfunden. Ich habe... Sag mir vorher, was mir für Licht wünschen soll. Ich habe tatsächlich noch meine Zettel dabei, wo ich mir aufgeschrieben habe... Ich habe mich so richtig vorbereitet heute. Ja, ja. Pass auf. Ich habe nämlich noch mir aufgeschrieben. Gisbert zu Kniphausen hat nämlich auch eine neue Single rausgebracht. Und die hört auf den schönen Namen Licht der Welt. Gisbert zu Kniphausen war ja jemand, den habe ich so Anfang 20 sehr gerne gehört, weil es sehr melancholisch war. Und ich damals, als ich so mich durchs Leben kämpfte, so hat er mir den Soundtrack quasi geliefert. Und ich habe mich da gerne mitreisen lassen, abends traurig, betrunken, Musik zu hören. Dann habe ich den ganz lang aus den Augen verloren, weil ich irgendwann diesen Weltschmerz auch nicht mehr so gespürt habe. Und jetzt ist er zurück, indem er eine Single gemacht hat für den neuen Tim Thaler Film. Das Kinderbuch wurde quasi verfilmt. Und daher habe ich mich entschieden für Licht der Welt, Gisbert zu Kniphausen. Viel Spaß! Du wirfst dich hinein in das Licht dieser Welt. So, meine Damen und Herren, das war Gisbert zu Kniphausen mit seiner neuen Single Licht der Welt. In der Version mit Band gibt es auch nur akustisch beides ein Leckerbissen. Die Tage, die gerade so im Übergang von Winter auf Frühling ein bisschen erträglicher machen. So langsam kommt der Frühling wieder. Das erleichtert vieles. So, wir sind immer noch auf der Heimfahrt vom Selbstverteidigungstraining, haben heute viel gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich konditionell wirklich unter aller Sau angelegt bin. Ich habe wirklich kurz gehüpft, habe dann ein paar Mal meine Fäuste benutzt und war fix und fertig. Aber dafür sah es sehr gut aus. Also du hast schon zugeschlagen. Hätte ich nicht erwartet. Ich war von mir selbst erschrocken, wie hart ich zuschlagen kann, weil ich ja tatsächlich noch nie in meinem Leben mich geprügelt habe. Ich habe noch mal kassiert, aber geprügelt habe ich mich noch nie tatsächlich. Dafür wirklich war es gut. Das freut mich. Es hätte mir vielleicht früher auch einiges im Schulalltag einfacher gemacht. Weil damals war ich ja eher so das klassische Opfer, nur mit dem Unterschied, dass ich gerne viel geredet habe, um so meine Gegner bewusstlos zu reden, beziehungsweise sie gemerkt haben, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, gegen den Sack Schrauben anzutreten. Ja, okay. Was soll ich da sagen? Also, ich sehe, du hast unfassbar viel Mitgefühl mit meiner Zeit damals als Opfer in der Schule, aber okay. Ja, während wir jetzt nach Hause rollen und uns wahrscheinlich noch ein Feierabendgetränk genehmigen werden, wünsche ich Ihnen schon mal einen wunderbaren Frühling. Erwachen Sie da draußen, so wie die Krokusse und die Osterglocken. Erfreuen Sie sich an den längeren Tagen, an den grünen Wiesen. Lassen Sie sich nicht schwächen und kränken durch irgendwelche komischen alternativen Parteien da draußen, durch irgendwelche Präsidenten. Leben Sie trotzdem Ihr Leben so angenehm wie möglich weiter. Gott schütze Sie. Und die wunderbare Marie-Louise darf sich zum Abschied heute ein Lied wünschen und richte die letzten Worte an Sie. Mhm. Mein Liedwunsch, ja, mein Liedwunsch ist von der Band Superpunk mit dem Titel Neue Zähne für meinen Bruder und mich. Viel Spaß dabei, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.